In der Gerüchteküche. In der Gerüchteküche. Von der Kunst des Ausrichtens, Anschüttens und des Vernaderns. In Österreich kann man nicht nur etwas in eine Fluchtlinie bringen. Also ausrichten. Oder etwas gerade richten. Also Bilder. Und Nachrichten ausrichten. Sondern auch Menschen ausrichten, indem man schlecht, also abfällig über sie redet. Gerüchte in die Welt setzt. Über die Nachbarn, die Arbeitskollegen, die Schulfreunde, die Hotelgäste, Mitbewerber, Vorgesetzte, Theaterdirektoren und so weiter. Das Ausrichten ist eine österreichische Version des beliebten Gesellschaftsspiels Mobbing. Und Österreich ist quasi Trendsetter im Mobben. Im Gegensatz zum Mobbing verfolgt die österreichische Spielvariante jedoch selten ein bestimmtes Ziel, nämlich jemanden gesellschaftlich oder wirtschaftlich zu ruinieren, sondern ist reiner Selbstzweck. La pur la. Und deshalb umso brutaler. Es beginnt mit harmlosem Geschwätz, mit Tratsch, vorzugsweise an der Bassena. Mit Bassena ist das Wasserbecken am Gang, also im Flur eines alten Wohnhauses gemeint, von dem mehrere Wohnparteien das Wasser holen. Oder das Ausrichten beginnt in den schönen Tiroler Bergen, ganz harmlos. Zum Beispiel in einem alpinen Skistadel. Also in einer Skischeune. Beim Après-Ski, nach dem dritten Jagertee. Einem Getränk aus Tee und Schnaps, welches vor allem auf Skihütten zum Aufwärmen konsumiert wird. Erzählt ein blond gefärbter Alpenbewohner, der Karriere als international gefragter Almöhi mit Häkelmütze, Klodeckelbart und Fellmoonboots gestartet hat. Fellmoonboots? Ja, ein international erfolgreicher österreichischer Künstler. Erzählt von Missgunst, Neid und Verleumdung. Jojo, Love, Peace and Vollgas! Die Dirlen und die Burschen auf die Pisten und in den Ballermann, die stehen halt einmal eine zünftige Tiroler Musik. Mit Dirndeln sind Mädchen gemeint und mit Burschen junge Männer. Dirndl ist aber auch die Kurzform von Dirndlkleid, dem weiblichen Trachtengewand. Und angefangen hat meine ganze Karriere da in Iskastadl. Da ist ein deutscher Manager halt gewesen und da bin ich ja gestanden in meiner Kochledernen und da habe ich ein bisschen auch Musik gespielt. Er erzählt, dass er ganz harmlos ein wenig mit seinem CD-Player musiziert hat. Und dabei eine typisch österreichische Beinbekleidung, die Krachlederne, anhatte. Die halt zum Schuhplatteln haben. Schuhplatteln ist eine Art Befruchtungstanz der Eingeborenen des Alpenraumes. Dazu bedarf es eben einer Lederhose. Die war halt schien kracht. Und als Schuhwerk trägt man Geuserer. Spezielle und hochqualitative Bergschuhe, die vorzugsweise in Bad Geusern gefertigt werden. Geusern ist aber nicht in Tirol, gell? Jedenfalls hat der Plattenmanager am Ort drum Almrausch gehabt. Wenn jemand einen Almrausch hat, bedeutet dies nicht, dass diese Person sich auf einer hochgelegenen Futterwiese für Kühe alkoholisiert hat, sondern mit Almrausch ist umgangssprachlich eine Blume, eine Alpenrose gemeint. Am folgenden Tag auf der Skipiste ist die Geschichte unseres pfundigen Diskjockeys schon ausgerichtet. Ein weniger blondierter Skilehrer erzählt einem Hüttenwirt eine leicht veränderte Version. Erzählt der Bazi mit seinem damischen Janker, gell, dass ich den Plattenmanager eintrankelt hätte, gell? Bazi ist ein Lump, ein Liebenswerter. Mit damisch ist dumm gemeint und ein Janker ist eine dicke Weste. Im Gegensatz zu einem Jankerl, das ist nicht ganz so dick. Die Geschichte ist ein Gericht, es ist eine Anschitterei, eine Verleimte, eine damische halt. Der Hüttenwirt erzählt nun seine Version der Zimmerwirtin. Und die ihre Variante dem Bürgermeister. Und dann hat er mitten im Stadel sein Fotzhobel ausgekrollt. Na, den Fotzhobel? Ja, bin ja kein Trotschen, aber mitten im Stadel den Fotzhobel. Der Fotzhobel ist kein Körperteil, sondern eine Mundharmonika. Und als Tratschen bezeichnet man jemanden, der gerne und viel über andere spricht, die gerade nicht anwesend sind. Ja, dabei habe ich ja nur eine Komposition vorgespielt auf dem Fotzhobel. Aber der Bürgermeister, der hat es dann am Bergführer erzählt und der am Gletscher, einem anderen Bergführer und von einem anderen Gletscher und die haben es dann ausgekriegt. Ja? Die Geschichte hat also die Runde gemacht in den österreichischen Alpen. Dass ich Ski da hab mit dem Fotzhobel, gell? Und dass ich nur deshalb meinen Plattenvertrag gekriegt hab, gell? Weil er so besoffen war. Ein solcher Lugabbeitel. Wenn jemand schier tut, bedeutet dies, dass sich jene Person einschmeichelt, dass sie schön tut. Mit Lugabeutel sind Sträuche gemeint. Und ich und dann die Nocken, ne? Nockel heißt Bummerl. Das ist der Verlustpunkt beim Kartenspiel, besonders beim Schnapsen. In einem Wiener Volkslied ist das Bummerl verewigt. Einer hat immer das Bummerl, einer muss immer verlieren. Meist derjenige, der ausgerichtet und unmöglich gemacht wurde. Und so wird ein Lerchalschaß, also ein Ereignis von geringer Bedeutung, zu einem Skandal. Ja, ja, gell, so geht's dann halt, wenn man erfolgreich ist in dem Land, gell? So ist der Mozart gegangen und den Schubert Franzl und den Hinterseer Hansi. Ein weiteres beliebtes nationales Hobby ist übrigens das Vernadern. Vernadern beinhaltet das Bespitzeln und anschließende Denunzieren oder Verraten. Das Vernadern ist ein traditionsreiches und beliebtes Hobby in Österreich. Und vor allem das Vernadern der Vernaderer oder auch nur vermeintlichen Vernaderer ist dann die hohe Schule des Bespitzelns, Denunzierens und Mobbens. Vom Boden bis zum Neusiedlersee, vom Wirtshaustisch bis in die höchsten Regierungskreise.